Okay, also dann gehen wir jetzt weiter mit Miriam Mettler und ihrem Vortrag mit dem Titel Unversöhnlichkeit und Utopie, der Begriff der Heimat bei Adorno und Amery. Miriam ist Diplompsychologin, studiert in Potsdam Philosophie und Geschichte und arbeitet genauso wie Herr Hesse und auch ich am Institut für Kommunikationsgeschichte und angewandte Kulturwissenschaft der FU, die ja auch Veranstalter, welches ja auch Veranstalter dieser Tagung ist. Auf der Jean-Améry-Tagung in Wien, die jetzt im Oktober stattfand, hat Miriam auch schon einen Vortrag über Améry gehalten mit dem Titel Überlegungen zur Unmöglichkeit, also Un in Klammern, Möglichkeit jüdischer Authentizität, Améry und Sartre. Heute geht es dann um Améry und Adorno. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank und schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. In seinem Essay Wie viel Heimat braucht der Mensch schildert Jean-Améry ein Erlebnis aus seinem belgischen Exil, von dem er sagt, es habe ihm ganz und für immer erkennen lassen, dass die Heimat Feindesland war. Er berichtet, wie ein deutscher SS-Mann an die Tür der Wohnung klopft, in der er mit Mitgliedern seiner Widerstandsgruppe gerade Flugblätter druckt und Améry im eigenen Heimatdialekt auffordert, leise zu sein, weil er sich in seiner Nachmittagsruhe gestört fühlt. Zitat: Ich befand mich in einem paradoxen, beinahe perversen Gefühlszustand von schlotternder Angst und gleichzeitig auffallender Herzlichkeit. Denn der Kerl, dessen freudig erfüllte Aufgabe es war, meinesgleichen in möglichst großer Menge einem Todeslager zuzuführen, erschien mir plötzlich als ein potenzieller Kamerad. Die paradoxe Reaktion hält fest, was Améry im Folgenden mit dem Widerstreit von echtem und traditionellem Heimweh zu fassen versucht. So drückt sich im echten Heimweh der Hass gegen das Land aus, das ihn verstoßen hatte und dessen Menschen ihn der Vernichtung anheimgeben wollen. Einher geht dies mit der Demontierung der eigenen Vergangenheit, da die persönliche Identität gänzlich an Deutschland gebunden war, bis zu jenem Zeitpunkt, da Améry über die Todesdrohung der Nürnberger Gesetze erkannte, dass er Jude zu sein habe. Traditionelles Heimweh indes bezeichnet bei Améry tröstendes Selbstmitleid, die Trauer um die Zeit vor dem Bruch Deutschlands mit der Menschheit und damit vor dem Bruch Amérys mit seiner an das Deutsche gebundenen Identität. Das Aufeinandertreffen beider einander widerstrebender Formen des Heimwehs, der Abscheu vor und der Sehnsucht nach Deutschland, hinterlassen ihn in einem Zustand der, wie er sagt, durch keine Gefühlskonvention gedeckten Selbstentfremdung. Zitat: Was zu hassen unser dringender Wunsch und unsere soziale Pflicht war, stand plötzlich vor uns und wollte ersehnt werden. Es sei ein Schmerz, der keinen volksliedhaft tauglichen Charakter habe und von dem man nicht sprechen könne im Eichendorff-Tonfall. Ganz im Sinne dieses ambivalenten Verhältnisses zu deutscher Tradition leitet Adorno 1957 seinen Aufsatz zum Gedächtnis an den spätromantischen Dichter Josef von Eichendorff ein und kritisiert, Zitat, das Wohlgefühl im vertraut Überkommenen, in dessen Zeichen gern jene dem Grauen entfliehen, deren Einverständnis es bereiten half. Adorno, der ähnlich wie Amerie in Deutschland ohne jüdische Identität aufgewachsen war und dennoch als Jude hatte fliehen müssen, spricht wie jener von Heimat fast ausschließlich im Sinne eines Mangels, eines Heimwehs, dass er, auch darin Amerie ähnlich, vom traditionellen reaktionär volkstümlichen abzugrenzen versucht. Adornos Heimweh meint jedoch etwas durchaus anderes als das echte Heimweh Améries. Es impliziert nicht die Entfremdung von deutscher Tradition, sondern dessen Transzendenz in deren Eingedenken. Paradigmatisch für Adornos Auseinandersetzung mit Deutschland und dessen Geistesgeschichte ist dabei die Beurteilung Eichendorffs im Gegensatz etwa zu Heidegger. Eichendorffs Positivität wird von Adorno nicht als affirmative Seinsbejahung erachtet, die einem verlorenen Echten nachjagt, wie Adorno es später im Jargon der Eigentlichkeit der neuen deutschen Philosophie nachweist. Eichendorffs Heiterkeit sei gebrochen, eine, die des eigenen Truges inne wird. Sie beschwöre mit dem Ausdruck von Vergeblichkeit eine absolute Heimat, keine je dagewesene. So findet Adorno in der Überkommenheit der Eichendorffschen Position nicht identische Fermente, Sehnsüchte, die noch nicht durch das Tauschprinzip, durch die warenförmige Reproduktion der Gesellschaft gänzlich bestimmt sind. Spuren der Vergangenheit, die an die Möglichkeit des versöhnten Zustands in der Zukunft erinnern. Zitat: Erfahrung wäre die Einheit von Tradition und offener Sehnsucht nach dem Fremden. Bezieht sich Adorno hier zwar positiv auf deutsche Geistesgeschichte, so ist bei vielen seiner Schriften jedoch das Bewusstsein der von dieser ausgehenden Gefahr präsent. So etwa, wenn er in Elementen des Antisemitismus die Mechanismen der parthischen Projektion beschreibt, in der eben jene Sehnsucht nach dem Fremden nicht offen eingestanden, sondern das frustrierte Bedürfnis verleugnet und im anderen zu vernichten gesucht wird. Was im Vergleich zu Amery jedoch auffällt, während dieser seinen Heimataufsatz damit einleitet, dass er den Begriff der Heimat aus seiner spezifischen Position des rassisch Verfolgten untersucht, bleibt bei Adorno das fremderzwungene Judesein gänzlich unberät. Während Adorno in Schriften, in denen er das transzendentale Heimweh, also wie ich es jetzt genannt habe, seinen Heimatbegriff, an deutschen Kunstwerken aufblitzen sieht, durchaus seine eigene Identifikation mit dem Deutschen zum Ausgangspunkt seiner Analyse macht, tragen etwa die Elemente des Antisemitismus den Charakter einer Außenbeschreibung. Nicht erstaunlich zwar, dass Adorno vor dem Hintergrund einer fehlenden jüdischen Familientradition keine spontane Identifikation mit dem Judentum zeigt. Jedoch bleibt auch jene erzwungene Zugehörigkeit zu den als Juden Verfolgten, die sich in Amerys Schriften zu einem zentralen Reflexionspunkt entwickelt, in Adornos Schriften unberücksichtigt. So lesen sich die wohl direktesten Auseinandersetzungen Adornos mit seinem Verhältnis zu Deutschland und deutscher Tradition, die Aufsätze auf die Frage, was ist Deutsch, und auf die Frage, warum sind sie zurückgekehrt, wie Analysen eines Geflohenen zwar, jedoch des politischen, nicht des jüdischen Flüchtlings. Amery hingegen stellt in Rechnung, dass es arischen Flüchtlingen zumindest theoretisch möglich war, sich mit dem Dritten Reich zu arrangieren. Von der politischen Haltung konnte man sich distanzieren. Von der jüdischen Rasse niemals. Insofern stellte die Auswanderung ausschließlich politisch Verfolgter einen, wenngleich in hohem Maße fremdbestimmten, Entschluss dar und nicht bloß einen Ausschluss. Zitat Amery: Für uns war, was mit diesem Land und seinen Menschen zusammenhing, ein Lebensmissverständnis. Wovon wir glaubten, es sei die erste Liebe gewesen, das war, wie sie drüben sagten, Rassenschande. Nur im Absehen von dieser Tatsache ist Adorno das Anschmiegen an die deutsche Kultur noch möglich, das ihn auf das utopische Moment der kulturellen Zurückgebliebenheit stoßen lässt. Dass dies nur dort gelingt, wo man sich auskennt, wo, wie er es einmal bezeichnet hat, die eigene Erfahrung sich zuständig weiß, haben sowohl Amery als auch Adorno hervorgehoben. Es ist dies das Dilemma des als Deutschen geborenen Judens. Denn, so Amery, die Heimat ist Kindheits- und Jugendland. Und so sind gerade jene Texte Adornos, in denen sein transzendentales Heimweh auftaucht, durchtränkt von Reflexionen auf Erlebnisse seiner Kindheit, und seine Interpretation von deutschen Kunstwerken gewinnt den Zug des spielerisch tastenden, assoziativen. Wenn er etwa in der Minima Moralia schreibt, aus der Erinnerung der Emigration schmeckt jeder Rehbraten, als sei er vom Freischütz geschossen, dann ist dies kein Verweis auf ein etwaiges reaktionäres Moment der deutschen Nationaloper Karl Maria von Webers. Die Aussage gemahnt vielmehr an die Errettung des Leibs, die sich im Geschmackssinn an unwiederbringliche, ja archaische Bedürfnisse klammert. Die Oper von Weber wurde nämlich, ganz ähnlich wie die Lyrik Eichendorffs, von Adorno stets als Kunstwerk geschätzt, das Urbilder der Kindheit wiederherstellt, durch dessen Aufscheinen, Ausbruch und Exterritorialität, ich bin sehr froh, dass ich dieses Wort jetzt gerade ausgesprochen habe, die Versöhnung mit einem gesunden Menschenverstand eingefordert werde. Die kindliche Ich-Schwäche, der Mangel voller Reflexionsfähigkeit, ermöglicht es dem Kind, sich Fantasien wesentlich unkontrollierter, triebhafter hinzugeben. Jene Unfreiheit, die Angewiesenheit auf Hilfe und Schutz, stellt den Kontrollverlust vor, an dem sich Adorno zufolge eine befreite Gesellschaft beweisen müsste. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. So heißt es in der Minima Moralia. Das Urbild des Glücks als Geborgenheit in der Mutter verweist hier auf einen Zustand, bei dem Liebe ganz und gar um ihrer selbst willen einem Menschen zukommt, auch und weil dieser nichts anderes als seine eigene Existenz zurückzugeben hat. Erst in dieser Abwesenheit des Tauschprinzips, in der menschliche Beziehungen nicht nach dem Muster des Quid pro quo gebildet würden, wäre die Gesellschaft mit dem Einzelnen versöhnt. Die Archaik der Bilderwelt des Freischütz erinnert also an einen Zustand, der von der Kapitallogik entbunden ist, in der das rationale Abschätzen, Abwägen, Vergleichen hinter das spontane, traumhaft vorbewusste Wollen zurücktritt. Heimat stellt somit bei Adorno etwas vor, das mit einer an kindliche Tagträume gemahnenen Sehnsucht verbunden ist und hält das Nicht-Identische daran fest, also das, was nicht sich der durchrationalisierten Gesellschaft fügt. So verweisen triebhaft vorbewusste Momente noch innerhalb der wahren Logik auf den Gebrauchswert, auf welchen der Tauschwert stets angewiesen bleibt. Denn der Wert der Ware kann sich nur durch die Bedürfnisse Menschen hindurch realisieren, sonst ist sie aufwendig produzierter Abfall. Die Unüberwindbarkeit dieses Problems führt das Falsche des Ganzen einer Gesellschaft vor Augen, bei dem nicht das unvergleichbare menschliche Bedürfnis im Zentrum der Reproduktion des Lebens steht, sondern dieses, also das Bedürfnis, als Anhängsel der Akkumulation hinterhergeschleift wird und das Individuum über den stummen Zwang der Selbsterhaltung sich dem Kapital anzugleichen gezwungen ist. Den Wunsch nach einem Zustand, in dem Bedürfnis und Realität versöhnt sind, stellt Adorno in Rechnung, wenn er seine Rückkehr nach Deutschland begründet. Zitat: Ich wollte einfach dahin zurück, wo ich meine Kindheit verbracht hatte, wodurch mein Spezifisches bis ins Innerste vermittelt ist. Spüren mochte ich, dass was man im Leben realisiert, wenig anderes ist, als die Kindheit verwandelnd einzuholen. Indem Adorno jedoch das verwandelnde Einholen der kindlichen Erfahrung fordert, warnt er vor der kindischen Naivität des Erwachsenen. Weit entfernt ist er davon, Kinder an die Macht zu jubeln und damit die Regression des Menschen als Fortschritt auszugeben. Vielmehr soll im Bewusstsein der kindlichen Beschränkung Lust als mit den Erfordernissen der Realität Vermittelte versöhnt werden. In jedem Einwand gegen die Regression auf vorbewusste Stadien der Entwicklung, in der Kritik an der Verherrlichung unvermittelter Natur und deren Veredelung zum Echten und Wahren, ist die falsche Aufhebung der Verwertungslogik des Kapitals angesprochen. Die Entsublimierung der Massen. Setzt die bürgerliche Gesellschaft dadurch, dass Gewalt sich vermittels formaler Gleichheit durchsetzt, die Kontrolle und Einschränkung von Macht voraus, so führt die Aufhebung dieser Vermittlung zum Schlimmeren, zur Regression des heiligen Ernst der Deutschen in tierischen Ernst, zur Vernichtung um der Vernichtung willen. Wird der Einzelne durch den Widerspruch von bürgerlichem Glücksversprechen und realer Überflüssigkeit im Verwertungsprozess stets an die höchst eigene Austauschbarkeit erinnert, so gestattet die Identifikation mit Führer, Volk und Vaterland, das heißt die Aufgabe der Idee des Individuums, immerhin die Illusion von Gemeinschaft. Da sich hierdurch jedoch die kapitalimmanenten Widersprüche nicht aufheben lassen, müssen diese nach außen verlagert, auf ein Gegenvolk projiziert werden, an welchem die frustrierte Sehnsucht, etwas Besonderes zu sein, vernichtet werden kann. Stellt also das bürgerliche Wie du mir, so ich dir immerhin sicher, dass sich Gewalt über den Umweg der formalen Gleichheit durchsetzen muss, so wollen die Nationalsozialisten ihm das Höhnende, jedem das Seine, unvermittelt entgegensetzen. Den sicheren Boden der Tatsachen verlässt daher nur, wer weiß, dass er nicht ganz verliert. Wer nicht davon bedroht ist, dass der sich absolut setzende Geist des Antisemiten jeden eigenen, wie Adorno es mal gesagt hat, im individuellen Innenraum erhobenen Anspruch, ein Mensch zu sein, zum Wahn erklärt. Auszuschweifen, der transzendentalen Heimat einer Menschheit sich anzunähern, ist nur dem möglich, der zur Menschheit bereits sich zugehörig fühlt. Dass dies auf einen Juden, der sich seiner gesellschaftlichen Stellung als zu vernichtender bewusst ist, nicht zutrifft, lässt sich bereits aus den Elementen des Antisemitismus von Adorno ablesen. Die Voraussetzung zu spekulativem Denken liegt daher ganz wesentlich, und hier wird der Zug zum Heimatbegriff Ameris sehr deutlich, in der Sicherheit, dass der eigene Körper vor Zugriff geschützt ist. Zitat: Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als angestauter Schrecken im Gefolterten liegen. Darüber blickt keiner hinaus in eine Welt, in der das Prinzip Hoffnung herrscht. Ameri bekennt sich daher offen zur Unfähigkeit zu, wie er es nennt, hochfliegender Spekulation. Und so bleibt auch sein Begriff der Heimat wesentlich an das Sicherheitsversprechen über die Unversehrtheit des Körpers gebunden. Zitat: Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben, so wie man im Denken das Feld formaler Logik besitzen muss, um darüber hinauszuschreiten in fruchtbare Gebiete des Geistes. Denn, so an anderer Stelle, Heimat ist, reduziert auf den positiv-psychologischen Grundgehalt des Begriffs, Sicherheit. Die in Amerys Heimatbegriff sich Ausdruck verleihende Transzendenz setzt damit bei einem Minimum einer Zivilisation an. Sie hält einen Mangel fest, den nur der sich seinem Bedrohtsein bewusste Jude verspürt, der Sehnsucht, Mensch zu sein. Und so hängt die Parteinahme Amerys für den souveränen jüdischen Staat mit seinem Begriff der Heimat zusammen. Zitat: Wer kein Vaterland hat, will sagen, kein Obdach in einem selbstständigen, eine unabhängige staatliche Einheit darstellenden Sozialkörper, der hat, so glaube ich, auch keine Heimat. Adorno kann, indem er sich im Schutz des Exils diese Sicherheit borgt, in seiner Analyse des Deutschen zwar dem Anspruch gerecht werden, dass das spekulative Moment von Philosophie nur in engster Fühlung mit den Gegenständen sich retten lässt, indem der Gedanke widerstehend sich bindet an das, worüber er hinaus ist. Jedoch ist seine Freiheit, die in der negativen Dialektik mit dem Begriff des Spiels zu fassen versucht wird, angewiesen darauf, sich in der dialektischen Bewegung auf die Unsicherheit des Fehlgehens einzulassen. Der Bruch mit der Jugend und Kindheit, also gerade jener Erfahrungswelt, die es Adorno gestattet, die geistige Tradition Deutschlands auf ihre fortschrittlichen Elemente hin zu untersuchen, ist Amery durch die Gewalterfahrung unüberwindbar. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Und während Adorno in der Eichendorffschen Dichtung die Unruhe von Sehnsucht, Ausbruch und seliger Nutzlosigkeit als utopisches Moment festmachen kann, hält Amerys echtes Heimweh jene Erinnerung fest, da der Ausbruch die Form des Pogroms annahm und jene Unruhe der Sehnsucht der Deutschen nach seliger Nutzlosigkeit als wachgerufener Widerspruch projektiv im Juden zu vernichten gesucht wurde. So affiziert die reale Gewalt die Identifikationsmöglichkeit mit deutscher Kultur. Sie deformiert den gesamten, wie Adorno es mal genannt hat, metaphysischen Gehalt deutscher Sprache, den dieser, also Adorno, als wesentlichen Grund seiner Rückkehr angibt. Wenn Adorno die Dialektik deutscher Geistesgeschichte festhält mit den Worten: Wenn man etwas als spezifisch deutsch vermuten darf, dann ist es dies Ineinander des Großartigen, in keiner konventionell gesetzten Grenze sich Bescheidenen mit dem Monströsen, dann lässt sich erkennen, dass Amery das Monströse als unreduzierbare persönliche Erfahrung mit sich trägt und die Großartigkeit nur noch entfremdet, ambivalent, das heißt in Bezug auf diesen Reflexionspunkt des am eigenen Leib sich verwirklichenden Täters aufnehmen kann. Die Unfähigkeit zu hochfliegender Spekulation ist damit kein bloßer Mangel, sondern stellt die Anerkennung einer sozialen Tatsache dar. Der Tod wird zur Norm, das Leben zu einer Aberration, wenn der Citoyen beginnt, die deprivierte weltbürgerliche Sehnsucht zu verleugnen und das Faria Faria Ho sich zum Hep Hep entzerrt, das es stets schon in sich barg. Wenn Amery schreibt, die Unverlierbarkeit der Tortur legitimiert den Gefolterten zu spekulativen Abflügen, die gar keine Hochflüge sein müssen und dennoch einen gewissen Gültigkeitsanspruch erheben dürfen, und seine Gewalterfahrung damit als zweifelhaftes Privileg zur besseren Erkenntnis der Wirklichkeit heranzieht, so steht dies durchaus im Einklang mit dem Erfahrungsbegriff Adornos in der negativen Dialektik, wo es heißt, das Bedürfnis, Leiden berät werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit, denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet. Das Festhalten an der Autorität seiner Erfahrung ist der Grund, warum Amery, auch wenn seine Analysen der bürgerlichen Gesellschaft an Adornos klar sich teilweise nicht heranreichen, dennoch den qualitativen Umschlag von der Verwertungs- zur Vernichtungslogik, das heißt das Wegbrechen der Vermittlung der Gewalt, unnachgiebiger festhielt als jeder. So existieren in Adornos Texten Passagen, wenngleich sehr wenige, in denen dieser Unterschied eingeebnet wird. Etwa, wenn er die noch nicht gänzlich durchrationalisierte Publikationspraxis in Deutschland als Beispiel eines Schlupfwinkels im Rückständigen anführt. Zitat: Hierzulande ist die Forderung, auch den Geist anzupassen, noch nicht total. Wird einmal der Geist auf Touren gebracht, auf den Kunden zugeschnitten, so ist es mit dem Geist so gründlich aus wie unter den faschistischen Knüppeln. In aller Deutlichkeit, der Text, und das ist jetzt auf die Frage, was ist Deutsch, der Text hier von Adorno ist keineswegs auf dieses Zitat zu reduzieren. Offensiv wehrt er sich an anderer Stelle gegen die fatale Antithese von Kultur und Culture und den darin sich bahnbrechenden Anti-Amerikanismus. Jedoch in diesem Fauxpas, im Einebnen des Unterschieds zwischen stummem Zwang und physischer Gewalt, wird die Gefahr verdeutlicht, die im dialektischen Schwanken, wie Adorno es mal gesagt hatte, Amery es mal gesagt hatte, notwendig begründet ist. dass selbst die avancierteste Kritik am Antisemitismus dort scheitert, wo sie die Grenze zwischen vermittelter und unvermittelter Gewalt einrennt. Wenn also Amerie vehement gegen jede Form des Verwischens von Täter und Opfer angeht und dabei durchaus auch manchmal über das Ziel hinausschießt, etwa in der Kritik an Adorno im Jargon der Dialektik, dann bedeutet dies nicht, dass er dem dialektischen Denken per se verfeindet wäre. Im Gegenteil. Ameries Unversöhnlichkeit stellt vielmehr den Versuch dar, wie Adorno im Aphorismus Hans Kuck in die Luft treffend beschrieb, in sein Denken jene Form der Gewalt mit aufzunehmen, die die formale Wahrheit vieler Erkenntnisse außer Kraft setzen. So lässt sich festhalten, Adornos Heimat als allgemeinmenschliche Utopie und der Heimatbegriff Ameries als jüdische Minimalutopie berühren sich im Festhalten eines leiblichen Moments. Während jedoch Adorno im Absehen von der eigenen akuten Gefährdung eine Gesellschaft einfordert, in der man Schutz auch in der Schwäche erfährt, muss Amerie sich im Bewusstsein als Jude mitten im Krieg zu stehen, vorerst damit bescheiden, für die Bedingung der Möglichkeit zu kämpfen, dass die Juden diese transzendentale Heimat lebend erreichen. Das heißt, einen Zustand zu befördern, in dem man ohne Angst zumindest stark sein kann. Vielen Dank.